Halt die Ehe hoch in Ehren, wenn's nicht anders geht im Prater. Denn mein Volk soll sich vermehren wie der Weizen in den Meeren, sprach der Staat zu deinem Vater. Schlaf, Kindlein, schlaf, dich schützt der Paragraph. Dich treibt die Mutter schon nicht ab, dich braucht der Staat fürs Massengrab, im Waskenwald, am Piave. Schlaf, Kindlein, schlafe. Die Maschine, die Kanone brauchen Futter, brauchen Futter. Bei dem Menschen geht's auch ohne, denn er ist der Schöpfung Krone, sprach der Staat zu deiner Mutter. Schlaf, Kindlein, schlaf, dich schützt der Paragraph. Einst bringt der Staat viel Disziplin dir bei und wenig Vitamin, damit du still und brav. Schlaf, Kindlein, schlaf. Ist kein Platz für dich im Leben, so doch im Geburtsmatrikel. Passt's dir nicht? Trag doch ergeben dieses Leben, es ist eben nur ein Konfektionsartikel, singt der Paragraph. Schlaf, Kindlein, schlaf.